Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste in der letzten Reihe Parkett. Die liebe Luise ist zurück im Podcast und gemeinsam gehen wir durch den Kleiderschrank und tauchen ein in die zauberhafte Welt von Narnia. Vier Geschwister müssen sich zusammenraufen, um eine Prophezeiung zu erfüllen und das Königreich von der bösen weißen Hexe zu befreien. Also kommt gleich mit und zieht euch etwas Warmes an. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste in der letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves und ich begrüße die liebe Luise in meinem Podcast. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Wir treffen uns relativ früh heute mal. Wir haben es kurz nach 10. Ja gut, fast 10:30. Aber ich bin schon um 8 aufgestanden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und sogar 7:30. Oha, okay. Mhm. Krass. Ich habe gerade schon gesagt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Jetzt sind wir hier und nehmen den schönen neuen Podcast auf. Und du hast einen tollen Film mitgebracht. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass du den nennst. Was hast du dabei? Ich habe heute Narnia mitgebracht, den ersten Teil zumindest. Genau. Die Chroniken von Narnia. Ja, ist ja der König von Narnia, ne? Auf Deutsch der König von Narnia und im Englischen The Wardrobe, The Witch and Super The Lion. The Lion, genau. Oder irgendwie andersrum. Aber die drei Worte kommen vor. Genau. Und um die geht's letztlich ja auch. Ja, sehr schön. Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Du nicht? Aber auch lange nicht mehr. Also ich habe mich tatsächlich an vieles nicht mehr erinnert. Also es war fast so, als hätte ich ihn zum ersten Mal gesehen. Fast. Und ich hatte den früher auch auf DVD aufgenommen, von der Fernsehfassung her. Und als ich ihn dann gestern geguckt habe, war ich erstaunt, dass er 2,5 Stunden geht. Und habe dann mal auf die DVD geguckt. Die DVD, die ich früher geguckt habe, war tatsächlich nur 2 Stunden lang. Ja, ich habe auch vorhin gesehen bei Wikipedia, dass es eine Kino- und eine Langfassung davon gibt. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich... Du hast wahrscheinlich auch auf Disney Plus geguckt. Genau. Ja. Haben wir die gleiche Version gesehen. Sehr gut. Ja, ja. Bevor wir da tiefer einsteigen, interessiert mich natürlich, du als filmliebende Person, was du so in letzter Zeit gesehen hast. Schieß mal los. Ich habe diese Woche wieder Oppenheimer gesehen, diesmal zum 3. Mal, aber in IMAX diesmal. Also doch nochmal was anderes. Ich finde, also im Vergleich zu unserer Digitalversion, die wir im Kino haben, es war schon ein bisschen anders, aber jetzt auch nicht viel, sage ich mal. Ich habe mir dann nochmal das Video angeguckt, das du mir geschickt hast, der auch alle 3 Versionen geguckt hat. Und habe dann erstmal realisiert, dass das auch eine andere Auflösung war. Also auch anderes Bildformat. Genau, ne? Das meine ich. Und dann, aber es ist mir tatsächlich beim Schauen jetzt nicht so sehr aufgefallen. Also so viele Unterschiede habe ich da gar nicht gemerkt tatsächlich. Ah ja. Du hast gerade schon erwähnt, du warst relativ günstig drin. Wir haben mit dem Studentenrabatt gespart. Gleich zweimal. Sehr gut. Gleich zweimal mit ein paar Tricks und Kniffen, die sich da ergeben haben. Wenn sie einen nicht aufhalten, muss man das ausnutzen. Ja, da wurde bloß nach 3 € IMAX-Aufschlag gezahlt. Pro Person. Sehr gut, sage ich da, sehr gut. Also war immer noch da oder wieder ein sehr, wie sagt man gleich? Ich wollte den Hänger. War wieder ein sehr umwerfendes Erlebnis. Durchaus. Und ich vergesse immer wieder, wie lang doch das letzte Drittel ist. Fandst du? Also ich finde, also nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie länglich in dem Sinne finde, sondern ich musste dann irgendwann aufs Klo. Aber ich dachte mir, okay, so lang geht's ja gar nicht mehr. Und dann ging es halt doch noch immer ein Stück. Und deswegen hat es mich da etwas gedrängt. Aber ansonsten finde ich, man merkt die Länge des Films nicht. Ich finde, das hat Nolan sehr gut umgesetzt. Nö, finde ich nämlich auch. Wie war die Lautstärke im IMAX? Ich glaube, das war tatsächlich ein bisschen lauter als bei uns und auch diese sehr basslastigen Szenen, was die Explosion anging, finde ich, hat man mehr gemerkt im Sitz. Ja. Ja. Ja, cool. Hat nämlich, wann war denn das? Montag, glaube ich, war bei uns wieder ein Gast. Da kam dreimal raus, weil es ihm zu laut war, ein Oppenheimer. Da saß er nicht alleine drin. Ja. Und Martin ist dann nach dem zweiten Mal halt hoch und hat es schon merklich leiser gemacht. Da kam er trotzdem nochmal raus. Okay. Dann hat René ihm dann gesagt gehabt, ja, dann ist Kino vielleicht nichts für sie. Also ich meine, es sind ja auch nur, gar nicht so viele Stellen, wo es so extrem laut ist. Anders als bei Tenet jetzt beispielsweise, wo du viel mehr Szenen hast, die lauter sind, dadurch, dass halt ein bisschen mehr Action drin ist. Ja. Aber so hast du ja Atombombe und dann immer so die... Diese kurzen Szenen dazwischen, diese Einspieler teilweise. Genau, wo der so dieses Druckgefühl verspürt oder Stress oder das ist ein Gewissen oder wie auch immer. Aber ich weiß, also wenn man einen Nolan-Film im Kino guckt, dann muss man, finde ich, irgendwie damit rechnen, dass es auch mal lauter wird. Eben, also ich weiß nicht, wo die Leute herkommen, aber es ist mittlerweile bekannt eigentlich. Naja, was hast du noch so geschaut? Davor habe ich mir zum ersten Mal die Pitch Perfect-Teile angeschaut. Also ich bin ja jetzt kein Musical-Fan. Der erste war okay, es hat sehr stark nachgelassen. Muss ich nicht nochmal schauen. Aber ist zumindest abgehakt, als ich habe es mal gesehen. Kannst jetzt drüber urteilen, offiziell. Genau. Und davor habe ich mir noch die ersten beiden, die Mumien-Teile angeguckt mit Brendan Fraser. Ah ja, den zweiten habe ich damals im Kino gesehen. Ach schön, der hatte ja wundervolle Special Effects. Ja, damals schon. Also, aber nee, ich finde, für die Zeit war es halt auch grottig schon. Also da gibt es ja Sachen, die wesentlich besser gemacht wurden als dieser zweite Die Mumie-Film. Da wurde eindeutig gespart. Ja, mächtig. Aber nee, den ersten zumindest, den fand ich gut. Der hat Spaß gemacht. Ja, der ist ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich habe irgendwann mal auch den dritten gesehen, aber der hat mich nicht mehr so abgeholt. Den wollte ich eigentlich auch gucken, aber den hat dann keiner mehr gestreamt. Also habe ich ihn dann ausgelassen. Okay. Hm. Naja, was hast du so geschaut? Ich muss noch einen Nachtrag bringen. Ich habe bei Theas Folge wie immer was vergessen. Und leider unseren Cinecircle-Film. Die Frauen von Rochefort oder Rochefort. Aber dann habt ihr dann ja beide vergessen. Ja, das ist richtig. Shame on you, Thea. Nee, Spaß. ich fand den, ich bin jetzt auch kein übergroßer Musical-Fan. Ich liebe zwar La La Land, aber es hat mich sonst nicht so groß abgeholt. Der war ganz okay. Ich fand den eigentlich ganz witzig gemacht. Ja. Auch vom Bildaufbau und so und was da so, also von der Handlung her war auch ganz lustig eigentlich. Und es kommt Gene Kelly vor. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig, ja. Kennt einer von euch hier Gene Kelly? ja, war schön. Ist ja auch ein, sag jetzt mal, ein bedeutsamer Klassiker, was das Genre auch anbelangt. Deswegen ist es, denke ich, ganz gut, wenn man den mal gesehen hat, um da vielleicht Schlüsse auf andere Filme ziehen zu können, bei denen sich bedient wurde. Dann habe ich gesehen Decision to Leave auf Mubi, beziehungsweise Die Frau im Nebel. Weiß nicht, ob du den kennst. Ich fand den echt super. Richtig gut. Ich weiß nicht, ob ich den gerade mit einem anderen Film verwechsel. Wann kam der raus? Letztes Jahr, glaube ich. Nee. Das ist der, Ich habe einen anderen geschaut. Den habe ich noch nicht geschaut. Aber Okay. der ist auch noch auf meiner Liste. Ja, der ist super. Also ich fand den richtig klasse gemacht. Also von der Handlung her, von der Kameraarbeit her, richtig gut. Also auch von Park Chang-wook, der hier Oldboy und so gemacht hat. Kann man sich absolut angucken. Große Empfehlung. Oldboy habe ich auch noch nicht gesehen. Das wird aber Zeit. Weil der ist wirklich richtig gut. Okay. Dann habe ich den mehr oder weniger Fehler gemacht, in die Sneak zu gehen. Da lief die letzte Reise der Demeter. Und ich weiß nicht, vielleicht kamen mehrere Sachen dazu. Ich war Plasmaspenden, das erste Mal seit Monaten wieder, direkt vorher. Ich hatte einen Cider dabei. Der Film war nicht so gut. Für mich jedenfalls. Ein Kumpel von mir saß drei Reihen hinter mir durch Zufall. Der fand den ganz okay. Ich fand den von den Special Effekten, also wie das Vieh aussah und wie die Wunden aussahen und so weiter, war das vom Make-up schon ziemlich gut gemacht. Das konnte man sich angucken. Ich fand den so langweilig und zäh. Keine Ahnung, nach einer also er geht ungefähr 2 Stunden. Nach einer Stunde saß ich da, wurde müde und dachte mir, gehst du jetzt? Gehst du jetzt? Aber es wurde auch nicht besser. Ich bin geblieben, aber es hat sich nicht wirklich gelohnt. Naja. Dann habe ich Gran Turismo gesehen in der OV mit Eva. Die wollte unbedingt rein, weil Orlando Bloom mitspielt. Na. Aber es hat sich auch, würde ich jetzt mal sagen, ich hatte jetzt keine großen Erwartungen dran. Aber ich würde sagen, der Film lohnt sich durchaus. Der ist ganz gut Ja, gemacht. finde ich auch. Den kann man sich schon angucken. Ich fand die Rennszenen ganz gut. Ich habe gehört, dass sich wohl Leute über die Effekte da beschweren, also über die digitalen Effekte, Ja. dass sie so scheiße aussehen würden. Fand ich jetzt gar nicht mal so Nö, finde ich auch nicht. Und irgendwie hat es ja schlimm. auch Ich fand gepasst, es. dadurch, dass es ja halt doch irgendwas Genau. mit dem Spiel noch zu tun haben soll. Ja, es hatte halt diesen Spiellook teilweise, aber der ja auch mittlerweile sehr gut ist. Ja. Ja, ich meine, die stecken da schon viel Arbeit auch rein. Ich fand das ganz witzig gemacht, wie dann immer, wie bei dem PlayStation-Spiel halt so die Anzeigen losgingen von Ja. den KMH oder die Ideallinie angezeigt wurde und so. Das fand ich schon ganz nett. Und dann war ich am Wochenende in Kassel bei meinem Kumpel Gregor, Ja. der hier schon mal zu Gast war, und der hatte schon von seinem Kino dort geschwärmt, dem Filmpalast. So, jetzt haben wir Samstag überlegt, was machen wir abends? Wir können ja einen Film gucken, und dann kamen wir auf die Idee, wir könnten ja auch ins Kino gehen. Ich war noch nie im Filmpalast, so. Da ich mir das Geschwärme immer anhören muss, wenn der hier ist, dachte ich mir, nutzen wir die Chance und sind die Filme durchgegangen, die so laufen. Entweder hat es uns nicht interessiert oder einer von uns hatte den Film schon gesehen. Und wir konnten uns dann auf Kandahar mit Gerard Butler einigen, den ich eigentlich sowieso schauen wollte, der uns bei uns im Sinister Erfurt leider nicht läuft, Das ist wie ich schade, weil am den wollte ich auch Stadttag, gucken. ja, ich habe das am Stadttag durch Zufall festgestellt, weil wir hatten ja dieses große Banner da, dieses Ja. Stoffbanner. Wir hatten doch auch Ja, diesen und einen an der. Aufsteller vorne an den Süßigkeiten immer stehen. Ja, den meine ich, Ach so, genau. okay. Dieses Stoffplakat Okay, quasi. ja. Genau, und an dem Donnerstag hatte ich gearbeitet. Und da war ja Blue Beetle Start, für den sich keiner interessiert scheinbar. Ich habe Und da seitdem kamen dann nicht irgendwie gearbeitet, zwei. ich habe es noch nicht gesehen. Ja, hier. Wenn überhaupt Leute drin sitzen, dann sehr wenige. Okay. Ja, und dann kamen zwei Leute mit Tickets, die wollten in irgendeinen Film und dann meinten die zu mir, sag mal, wissen Sie, wann der Film hier mit Gerard Butler startet? Ich gesagt, pff, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Weil da steht, ich sage jetzt einfach mal, 17. August oder so. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, wo das Datum stand. Meine ich, das ist ja heute. Na, dann startet er bei uns leider nicht. Da waren die enttäuscht und ich war enttäuscht. Ja, ich auch. Nachträglich. Ja, dann waren wir da. Jetzt muss ich selber schwärmen. Also, das sieht so schick dort aus und so schön. Schon Ja. das Foyer ist super. Ich war in Zwei Seelen habe ich mal so reingeguckt, weil da gerade kein Film lief, einfach mal reingeschnuppert. Alles topmodern, die haben in jedem Saal Dolby Atmos scheinbar, weil das steht immer noch über dem Saal drüber, wenn du reingehst. Okay. Dann habe ich in den IMAX-Saal mal kurz reingeguckt und stand da vor der Riesenleinwand, das war auch sehr beeindruckend. Dann ist jeder Saal auch mit einem anderen Thema so dekoriert, sag ich jetzt mal. Das ist schon ganz cool gemacht. Den Film kann man sich durchaus angucken, würde ich sagen. Mhm. Also man darf natürlich nicht zu viel erwarten, der ist jetzt nicht hochanspruchsvoll. Aber ich fand ihn schon unterhaltsam. Ich finde dieses Setting auch sehr cool mit dem Nahost-Thema. Und dass die bei dem Film so diese Interessensgemengelage in der Region so ein bisschen angeschnitten haben. Also okay. Mit den verschiedenen Parteien, ob das jetzt die Taliban sind oder der ISIS, irgendwelche Milizen aus Turkmenistan oder so. Jeder hat da halt so sein Interesse und geht da seiner Beschäftigung nach, sag ich jetzt mal. Und die Figuren, die beiden, um die es geht, die sind da halt mittendrin und müssen da aufpassen, dass sie nicht in irgendwelche Kreuzfeuer geraten, wenn sie nicht sogar direkt gejagt werden von den Leuten auf ihrer Flucht. Das war ganz gut gemacht. Halt sehr vorhersehbar irgendwo, aber ich fand ihn schon gut. Sich gelohnt. Ja. Na dann, muss ich mal gucken, wo ich den noch sehen kann. Das war's von mir. Ja, vielleicht landet da ja bald bei Prime oder so. Ja, mal gucken. Mhm. So, dann gehen wir doch mal in deinen Film rein, den du mitgebracht hast. Ja. Die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Aus 2005. Ich wusste gar nicht, dass das schon so lange her ist. Im gleichen Jahr kam scheinbar Harry Potter und der Feuerkelch raus. Da war ich damals im Kino, in Narnia nicht. Ach, schade. Von Andrew Adamson gedreht. Den kennt man sonst nur von Schreck 1 und 2. Musste ich auch schmunzeln, als ich das gesehen habe. Ja, und danach kam irgendwie gar nichts mehr von ihm groß. Also die Narnia-Filme halt und dann Pustekuchen. Ich glaube, Eva hat rausgefunden, dass da mittlerweile irgendwie ein Assistent von einem britischen parlamentarischen Mitarbeiter ist oder so. Okay. Der wiederum der Bruder oder Vater von Emily Blunt ist oder so. Ach ja. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber irgendwie so. Okay. Ein paar Halbwahrheiten rausgequetscht. Ja, wen haben wir noch? James McAvoy spielt mit. Dein Liebling. Tilda Swinton. Liam Neeson spielt oder spricht den Löwen, noch bevor er mit seiner Taken-Reihe völlig durchgedreht ist und nur noch Schrott produziert. Damals, er war mal, für die Jüngeren von euch, er war mal Charakterdarsteller, ja. Mhm. Darf man nicht vergessen. Es ging dann plötzlich mit Taken los, dass der sich zum Actionhelden da selbst gemacht hat. Völlig verrückt. Ja, das Buch kommt von C.S. Lewis. Da der wohl ganze auch sieben mit. Bücher. Ja, der aber auch mit Tolkien befreundet war. Ja, und mit, was habe ich gestern gelesen? Noch irgend so eine Fantasy-Reihe. Fällt mir nicht mehr ein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Schade. Schade. Ja, ja. Du sagst gerade, es gibt mehrere Bücher. Es gibt sieben Bücher. Man meinte und verfilmt wurden, also der erste Film jetzt, Der König von Narnia, ist das zweite Buch. Aber auch das erste Buch, was erschienen ist. Ist ein bisschen durcheinander. Ist ein bisschen wirr, ne? Und dann der zweite Film ist das vierte Buch und der dritte Film ist das fünfte Buch. Ja, die kamen irgendwie, da kamen drei oder vier Bücher raus und dann hat er nochmal welche geschrieben, die aber zeitlich vor den ersten Büchern spielen. Ja. Und ich habe gelesen, das oder kam so wohl, ähnlich. Weil ihn ein Freund von ihm gefragt hat, wieso diese Laterne dort im Wald steht. Und daraus hat er dann dieses erste Buch gemacht, was noch vor... Ist eine berechtigte Frage, sonst ist da nirgendwo Strom. Ja, aber war das eine elektrische Laterne? Ich glaube, weiß gerade gar nicht mehr. Da war ein Feuer drin. Ich glaube, die brauchte keinen Strom. Na okay, aber wer hat das Eisen geschmiedet? Genau, das erfährt man wohl dann in diesem Buch, was dann vor dem ersten Buch spielt. Na Gott sei Dank. Du kam es unter anderem auf den Film, weil, und jetzt ganz aktuell, Greta Gerwig Greta Gerwig, die ja gerade mit Barbie einen sehr großen Erfolg hat, wohl mit Netflix oder so einen Deal hat. Also Netflix hat schon lange die Rechte an den Büchern, die zu verfilmen. Mhm. Wollte auch einen vierten Film machen zu irgendeinem anderen Buch, aber den haben sie wohl irgendwann dann auch gecancelt. Und jetzt hat halt Greta Gerwig die Zusage bekommen, dass sie bei zwei Filmen Regie führen darf und das Screenplay dazu schreiben darf. Ah ja. Und dann habe ich auch gelesen, dass das dann wohl nicht an diese alten Filme anknüpfen soll, sondern mehr ein Reboot sein soll. Ja. Obwohl auch so, wie ich das jetzt verstanden habe mit den Büchern, es geht zwar immer irgendwo auch um die Geschwister, aber der einzige Hauptcharakter, der in allen 7 Büchern ist, ist der Löwe. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne dass ich die Bücher gelesen habe, dass man theoretisch auch an die alten Filme anknüpfen könnte. Mhm. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Gibt's da irgendwie schon einen Zeitplan? Noch gar nicht. Die wurden nur angekündigt, aber bis jetzt gibt's noch keinen Zeitplan. Und ich glaube, selbst wenn es einen gegeben hätte, verschiebt er sich jetzt wohl nach hinten. Ja, das stimmt. Die streiken ja immer noch. Ja. Herzlichen Dank, Hollywood. Mann, es hat mich schon sehr enttäuscht, dass Dune 2 auf wann? März nächsten Jahres oder so verschoben wurde. Das ist sehr schade. Toll. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ja. Du kannst ja mal ganz kurz die Handlung so skizzieren in 2, 3 Sätzen. Wenn es zu viel wird, schreite ich ein. Okay. Also es geht, wie gesagt, um die 4 Geschwister, die aus der Stadt aufs Land fliehen. Die Geschichte spielt während des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, es ist halt zu gefährlich für die in der Stadt. Und auf dem Anwesen, wo die dann leben, finden sie einen Kleiderschrank, der das Portal nach Narnia ist. Und als sie dann alle in Narnia angekommen sind, erfahren sie, dass es eine Prophezeiung gibt, dass eben 4 Geschwister Narnia aus der Herrschaft der Weißen Hexe befreien. Und der Prophezeiung gehen sie dann auch nach. Mehr oder weniger freiwillig. Genau. Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt gehabt, ich weiß gar nicht, wann der zweite Mumienteil rauskam ins Kino, aber ich glaube irgendwie 2000 rum. Ich glaube. Ja, es wird jetzt nicht viel früher gewesen sein, und wenn man sich da die Effekte anguckt, ist ein gewaltiger Unterschied. Jetzt mit dem Narnia-Film, die sehen ja richtig gut aus. Ja. Also ich war beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch viel beeindruckend oder am beeindruckendsten fand, war vor allem dieser Löwe Aslan, der ja richtig gut animiert aussieht. Ja, und auch, es gibt ja eine Szene, wo dann 2 Personen auf dem Löwen reiten, fand ich auch sehr gut animiert, weil ich glaube, das ist nochmal schwieriger, als einen Löwen alleine zu animieren, aber ich finde, das war auch sehr gut gemacht. Und ich fand es dann auch beeindruckend im Vergleich zu diesem König der Löwen, der ja so hoch gelobt wurde von allen, aber auch Kritik eingesteckt hat, dass da die Emotionalität fehlt, vom mimischen Ausdruck her. Und ich fand, das haben die in dem Film jetzt nämlich richtig gut gemacht. Also du hattest wirklich den Eindruck, dass du in seinem Gesicht, auch wenn er nichts gesagt hat, viel ablesen konntest einfach. Also da habe ich jetzt keinen Vergleich, weil den König der Löwen Film habe ich nicht gesehen. Ja, ist schrecklich. Okay. Aber ja. Also ich stimme auf jeden Fall in dem Teil zu, dass man die Emotionen auch beim animierten Löwen sieht. Ja, und ich fand auch allgemein sehr kreativ, wie die ganzen Tiere oder Fabelwesen da optisch animiert wurden. Das sah alles richtig gut aus. Und auch so eine Breite dafür, an Wesen. Also es waren nicht immer dieselben, sondern gefühlt jedes, also sehr, sehr viele verschiedene Arten an Tieren und Wesen. Genau, es hat sich nicht immer wiederholt. Ne? Ja. Dafür, dass es ja 18 Jahre jetzt her ist, ist schon krass, was sie damals geleistet haben. Da hatten sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit als in so einem Marvel-Film. Stimmt. Ja, waren zumindest nominiert für den für beste Visual Effects, haben aber an King Kong verloren. Ja, auch sehr gut. Habe ich damals im Kino gesehen. Hast alles dieses Jahr im Kino gesehen, außer Narnia. Das ist schon traurig. Ich war da mit meiner Schwester und meiner Oma drin. Mhm. Weiß ich noch. Da waren wir relativ allein sogar im Saal. Damals in Chemnitz im Sinister. Mhm. Ja, für visuelle Effekte und Ton nominiert und bei Make-up hat er gewonnen. Genau. Finde ich auch zurecht, das ist schon gut gemacht. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer noch nominiert war, aber ich sah es einfach mal zurecht. War es nicht sogar der Herr der Ringe-Film, glaube ich? Ich glaube, der letzte kam da nicht 2003 raus, der dritte. Ach so, dann weiß ich es nicht mehr. Du hast es schon gesagt, der Film geht fast 2,5 Stunden. Ich finde, man hat es ihm gar nicht so angemerkt. Mhm. Weil er eine sehr gute Atmosphäre baut. Ja. Und dafür, dass an sich jetzt gar nicht so viel passiert von der Handlung, weil das ist ja relativ überschaubar noch, ja. Schafft er durch ein sehr gut gewähltes Tempo jeweils in den Szenen, den Zuschauer richtig gut mitzunehmen. Und halt, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt, sag ich jetzt mal. Ja. Also es ging sehr gut rum. Ich finde auch, die Handlung teilt sich ja teilweise. Weil der Edmund ja am Anfang sich von der Hexe beeinflussen lässt und so ein bisschen auf ihrer Seite ist und dann auch bei ihrem Schloss ist und die Handlung sich dann ja sozusagen teilt, dass es einmal um Edmund und die Hexe geht und einmal um die anderen drei Geschwister. Ja. Ich finde auch diese Parallelität dabei haben sie sehr gut hingekriegt, beides zu zeigen und ineinander übergehen zu lassen. Auch durch diese Visualität, die der Film hat, sieht ja alles auch sehr schön aus und untermalt von der guten Musik, ist das schon ein schönes Erlebnis gewesen. Also war ich beeindruckt, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Ich habe ihn einmal so halb gesehen. Das war mal an Silvester. Okay. Da waren wir bei Freunden, also familiär bei Freunden und habe dann bei dem Cousin von dem Kumpel übernachtet und wir haben den zu dritt so zum Einschlafen dann im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob das der erste war. Weil irgendwie ist mir noch so, dass am Ende irgendwie auf irgendeiner Wiese stehen und da irgendeine Figur auftaucht. Vielleicht war es der dritte oder zweite. Oder? Also ich muss sagen, den ersten habe ich früher sehr oft gesehen, aber den zweiten schon wesentlich weniger und den dritten, würde ich sogar sagen, habe ich nur einmal gesehen. Also da habe ich auch... Nehmen die so stark ab, ja? Könnte ich nicht mal mehr sagen, weil es schon so lange her ist. Achso. Ich erinnere mich auch... Also an den dritten erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich weiß, da gibt es ein Schiff, aber das ist auch alles tatsächlich. Mhm. Aber könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob es da vielleicht parallele Szenen gibt, wo auch irgendjemand auf einer Wiese steht. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Das ist schwierig. Ich war überrascht, dass dein James McAvoy so gar nicht so eine große Leinwandpräsenz hat. Von der Länge her. Wollte auch nur noch mal zum Besten geben. Ich habe den Film nicht deswegen ausgewählt. Er war einfach mit dabei. Na! Nee, mir nicht so sehr. Ich dachte mir dann, ach, James McAvoy spielt ja mit. Ja, dann wundert es mich nicht, dass Luise den ausgewählt hat. Ich bin wirklich tatsächlich einfach durch diese Greta Gerwig-Sache draufgekommen. Aber dass er dabei ist, ist natürlich ein netter Bonus. Was ich dann auch gesehen habe, als ich nach den Nominierungen geguckt habe, dass er tatsächlich damals als Newcomer nominiert wurde. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Preis, aber damals war er noch gar nicht so bekannt. Er sieht doch sehr jung aus im Gesicht, da war ich auch überrascht. Ja. Aber es ist halt auch 18 Jahre her. Ja, war ganz witzig. Ich habe gelesen, der taucht ja relativ früh im Film schon auf. Mhm. Als die kleine Lucy, heißt sie, glaube ich, genau. Das erste Mal nach Narnia reinkommt. Und die haben das wohl so gemacht, dass die kleine Schauspielerin da den James McAvoy in seinem Kostüm und mit dem Make-up vorher noch nie gesehen hat. Und da in diesem Moment, wo die das auch filmen, halt zum ersten Mal sieht und deswegen dieses Erschrecken und so weiter ihre genuine Reaktion in dem Moment ist. Ja. Ich hatte das auch mal gehört, aber ich wusste nicht mehr, ob es wirklich jetzt das war, weil dasselbe haben sie ja damals auch bei E.T. gemacht. Und ich hatte irgendwie, ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt irgendwie durcheinander bringe, aber ich habe jetzt auch nichts dazu gefunden. Aber gut, wenn du das gelesen hast, dann hatte ich ja doch, hab ich mich richtig erinnert. In der Szene vorher, wo die das erste Mal in diesen Schnee tritt, haben die es wohl ähnlich gemacht, indem die sie mit verbundenen Augen auf das Set gebracht haben. Ja. Dann halt die Augen wieder freigemacht haben und dann hat sie das halt alles so gesehen und deswegen ist sie halt so überrascht und strahlend. Ja. Kommt auch gut rüber, finde ich. Ja, ich finde auch, also allgemein, das sind ja 4 Kinder als Hauptrollen. Ich finde, die haben das alle sehr gut gemacht. Ja. Vor allem dieser Edmund, den hasse ich richtig. Zwischendrin, das ist so ein hintergehendes Arschloch, so ein kleines. Ja, aber irgendwie war er ja doch immer gut, weil er hat zwar, also was heißt, er hat ja doch schon immer sehr sich an diese Hexe rangehangen, aber wenn es dann darum ging, jemanden zu beschützen, sei es jetzt der Tamnes oder sei es der Fuchs, dann hat er sich dann ja im letzten Moment doch immer für die gute Seite, sage ich mal, entschieden und wollte die beiden beschützen. Aber nachdem er die Leute vorher immer schön betrogen hat für Süßigkeiten. Aber im Kern war er vielleicht auch ein bisschen gut. Ja, ein bisschen. Er findet ja dann am Ende seinen Weg noch. So ist er nicht, aber ich fand das schon bemerkenswert, wie jemand so ein kleiner Verräter sein kann einfach. Der plappert ja sofort alles aus, sobald ein bisschen Druck auf ihn ausgeübt wird. Ja, meine Schwester hat diesen Mr. Tamnes getroffen und der wohnt da und da. Ja, und kurzerhand später ist der natürlich im Kerker und er dann auch. Ja. Ja, super gemacht. Danke, Edmund. Kleiner Penner. Ich fand's auch sehr süß. Genau, die. Um nochmal auf die erste Szene mit Mr. Tomlis zurückzukommen, dass er ja diese menschlichen Gesten gar nicht so kennt und auch die Wörter gar nicht richtig versteht. Also Lucy erzählt ja was von einem Spare Room und er macht daraus dann irgendwie Spa-Uben oder so. Ja. Also weiß gar nicht, was das sein soll. Und dann streckt sie ihm auch die Hand hin, weil sie so höflich ist und ihn ordentlich begrüßen möchte. Und er weiß damit gar nichts anzufangen. Ja. Das fand ich irgendwie sehr süß. Ich fand es ganz süß, wie die zusammen Tee getrunken haben. Ja. Und die Kleine in diesem Sessel sitzt mit diesem Cardigan. Die sah aus wie so eine kleine Omi mit der Tasse noch in der Hand. Und da habe ich ihn da angeguckt. Das fand ich niedlich. Ja. Mhm. Du sprachst schon von der Prophezeiung und hast ja schon angerissen, dass diese Kinder nötig sind, irgendwie um die Hexe da zu besiegen und so weiter. Die Kinder sind ja davon gar nicht mal so angetan, denen da zu helfen, zumindest zu Beginn. Wobei ich immer noch sagen muss, also Lucy hatte immer noch so die meiste, so war von Anfang an gefühlt immer dabei. Und die beiden Älteren waren dann immer die, also Susan und Peter, die da immer doch dann noch gegengehalten haben und lieber nach Hause wollten. Ja. Weil die Mutter hatte sie ja extra aus London weggeschickt wegen des Krieges. Ja. Und dann kommen sie halt zu erzählen, kommen sie erzählt so rum, dass jetzt in Narnia ein Krieg bevorsteht. Halt auch fürs Gute natürlich, die sind ja Briten. Mhm. Ja, und wir wollen die natürlich erstmal nach Hause, weil das war jetzt eigentlich nicht das Ziel, bis dann der Edmund entführt wird oder eingekerkert wird von der bösen Hexe da, gespielt von Tilda Swinton, die das auch sehr gut macht, wie immer eigentlich. Und dann ist halt die Mission, na gut, wir bleiben da, aber wir müssen halt den Bruder noch irgendwie befreien. So kommt eins zum anderen und dann landen sie aufgrund ihrer guten Herzen natürlich doch an der Front. Welche Frontschweine. Aber du hast recht, diese Lucy, die sagt ja auch immer am Anfang schon, ja, aber Mr. Tamnes, mit dem sie sich angefreundet hatte, der ist ja auch entführt und eingekerkert, den müssen sie auch noch befreien. Als es dann heißt, dieser Löwe, dieser eigentliche König von Narnia, wäre irgendwie wieder da nach 100 Jahren und sie müssten den treffen, dann als sie ihn dann treffen, dann sind sie natürlich auch überzeugt, halt doch da mitzumachen. Ich finde auch mal, ich glaube, dieses nicht einer Meinung sein, das war ja auch schon vorher, hat man gemerkt, dass die sich doch immer sehr anmaulen gegenseitig. Anmaulen. Also es kommt immer wieder zu Streitigkeiten, auch so wegen kleinen Sachen. Vielleicht auch deswegen, dass sie dann gar nicht einer Meinung sein wollen am Anfang. Einfach, weil es irgendwie immer auf Streit ist. Sie wollen aus alle ist. So ein bisschen ja sehr Individuum sein. In einer schwierigen Zeit und während des Films schaffen sie es dann halt, sich zusammenzuraufen zu einer Familie, die sie ja sind. Genau. Kann man so sagen, oder? Durchaus, ja. Also gerade der Edmund ist ja das Paradebeispiel, also das extremste Beispiel daran, der am Anfang halt gern sein eigenes Ding macht und im Zweifel auch gerade die kleine Schwester noch so ein bisschen verarscht und ihr die Schuld für gewisse Sachen zuschiebt. Mhm. Gerade wo die hier das erste Mal beide in Narnia waren und zurückkommen, sagt er ja, keine Ahnung, was sie da erzählt. Die fantasiert halt sowas. Und am Ende schafft es dann halt auch eher irgendwie in dieses Geschwistergefüge hineinzufinden. Ja, am Ende opfert er sich ja auch für seinen Bruder dann tatsächlich. Das stimmt, ja. Ganz großer Held, Edmund. Genau. Ja. Sehr viel, also dann doch auch sehr viel von diesem christlichen Glaube Einflüsse gehabt, die Geschichte, weil es heißt ja auch in dieser Prophezeiung, die zwei Söhne von Adam und zwei Töchter von Eva. Ja. Da dann doch dieser Stimmt, Einfluss. Das ist natürlich das Direkteste. Gegen Ende dachte ich mir, was ist das jetzt hier für ein Jesus-Zeug, als dieser Löwe wieder aufersteht? Ja. Und sich auch nett einfallen lassen. Denkst die ganze Zeit, dass mit dem ist was und dann kommt er halt zurück. Ja. Wobei ich mich jetzt mal fragen muss, und das habe ich mich während des, oder ich frage dich jetzt so rum. Ja. Habe mich das nämlich während des Films schon gefragt, was ist denn mit diesem Löwen los? Alle reden die ganze Zeit von dem Löwen und dass er ja zurück ist und Narnia befreit und der eigentliche König ist, aber wo war er denn 100 Jahre lang? Dass das überhaupt erst passieren konnte? Tja, also in gewartet, dem Film dass die Prophezeiung erfüllt wird. In dem Film erfahren wir es nämlich nicht so richtig. Aber er war ja weg und deswegen kam ja die Hexe zum Zug. Naja, am Ende sagt ja Tamnis dann auch irgendwie, er kommt immer dann, wenn man ihn braucht. Irgendwie so in die Richtung. Ja, hätte er mal 100 Jahre früher kommen können. Ja, aber dann hätte aber er da ja waren keine Kinder da, ich verstehe genau. Schon. Die sind auch ein wichtiger Teil der Prophezeiung. Ohne die geht's nicht. Beziehungsweise, jetzt muss man mal die Geschwister beschuldigen. Wir erfahren ja während des Films auch, dass die Zeit in Narnia ein bisschen anders abläuft als in der realen Welt. Das heißt, wenn die dort in Narnia ein paar Stunden sind, sind in der realen Welt nur ein paar Sekunden vergangen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn die einfach ein paar Minuten früher Verstecken gespielt hätten. Oder halt... Wenn sie Lucy früher geglaubt hätten. Eine Stunde früher mal Cricket gespielt hätten, der Ball früher ins Fenster geflogen wäre, hätten sie sich eher versteckt, wären eher nach Narnia gekommen und alle vier hätten die Prophezeiung vielleicht dort 100 Jahre früher erfüllt und die Hexe wären nie da gewesen. Tja. Doof gelaufen. Ich schiebe jetzt den Geschwistern einfach mal den schwarzen Peter zu. Ich glaube, die sind schuld an allem Elend in Narnia. Aber und lassen sich am Ende dann noch krönen. Ja. Um nochmal auf diese Szene mit dem Steintisch zurückzukommen. Ich fand es auch sehr spannend, dass die, also der Aslan opfert sich ja für Edmund, weil Edmund ja als Verräter gilt. Ja. Und schleicht sich dann in der Nacht halt aus diesem Camp, was sie da haben, weg. zur Hexe, damit sie ihn opfern kann. Und Lucy und Susan folgen ihm ja und schauen dann von weitem zu, wie die Hexe den Löwen opfert. Aber irgendwie habe ich mir während des Films gedacht, sehen die überhaupt was? Weil die ja so sehr, so weit unten erstmal und so sehr im Gebüsch da standen, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass die sonderlich viel von der Zeremonie da gesehen haben. Geschweige denn gehört haben, was der Löwe da gesagt hat. Das stimmt allerdings, ja. Aber die Kamera suggeriert einem das sehr gut, indem sie immer so die Blicke und Augenkontakt versucht herzustellen. Ja, da hast du recht. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Was mal so. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch eine Welt voller Magie, wo auch die Bäume reden können. Will ich jetzt mal nicht abtun, dass sie da das gesehen haben. Am Anfang scheinbar noch böse in der Magie der Hexe. Die sagen ja, wir müssen auf die Bäume aufpassen. Mhm. Und am Ende dann werden die Bäume ja genutzt, um so eine warnende Nachricht da an die eigenen Gefolgsleute zu schicken. Aber ich glaube, das ist auch so allgemein diese Wandlung im Film. Als sie am Anfang hinkommen, ist noch alles schneebedeckt und alles kalt. Und allein durch ihre Präsenz, also die Präsenz der Geschwister, sage ich mal, taut ja diese Welt wieder auf. Vielleicht war das auch der Grund, wieso die Bäume dann die Seite gewechselt haben. Ja, weil sie dann ja auch blühen. Genau. Vorher sind sie ja nur schneebedeckt und vereist mit Eiszapfen oder so. Natürlich dadurch im Bann dieser Schnee- oder Eiskönigin, sage ich jetzt einfach mal, weil es wirkte auf mich am Anfang gerade so, als die diesen Edmund auch so verführt hat mit diesem türkischen Honig da. Hm. Honig. Es wirkte wie in diesem einen DDR-Märchen oder tschechischen Märchen, Eiskönigin oder so. Schneekönig, ich habe es in der einen Folge schon mal, wusste ich auch nicht, wo ich das bei Nice oder Scheiß mit drin hatte. Meiner Schwester, glaube ich, war das. Das ist ja ähnlich, die kommt ja dann in so ein Dorf und nimmt dann halt den Jungen mit, weil sie selber keine Kinder hat. Und verzaubert ihn dann und dann ist er halt so gefühllos und geht mit. Und so ein bisschen, da habe ich schon Anleihen gesehen. Mhm. Wenn du jetzt auf die christlichen Bezüge zu sprechen kamst, muss man natürlich auch sagen, dass sehr viel griechische Mythologie mit drin steckt, mit diesen Fabelwesen. Ja. Die natürlich sehr prominent sind. Ist ein Fantasy-Film, das ist ja sehr begehrt, solche Wesen mit reinzubringen. Wir kennen das aus Harry Potter oder Herr der Ringe, denke ich mal, auch. Oder mit Herr der Ringe sehe ich morgen zum ersten Mal. Nee, übermorgen. Ach so, okay. Das wusste ich hätte gedacht, der kennst du nicht. Nee. Ja, und dann gleich kurzer Einschub. Im Kino läuft am Samstag Triple Feature Herr der Ringe Extended Version mit jeweils nur einer halben Stunde Pause zwischen den Filmen. Das heißt, es geht 12 Uhr mittags los und endet nachts um 2. Da hast du dir einiges vorgenommen. Ich weiß, dass Eva mitgeht. Ja, deswegen weiß ich das ja überhaupt erst. Ja, ich habe es durch Zufall erfahren, weil jemand einen Gast angerufen hat im Kino und meinte, ob das Ticket, was sie jetzt online gekauft hat, denn für das ganze Triple Feature gilt, weil auf dem Ticket irgendwie nur Herr der Ringe 1 steht. Ja. Dachte ich, wir zeigen Herr der Ringe. Dann habe ich im System nachgeschaut und da ist halt nur das Triple Feature drin und nicht einzeln. Ja. Deswegen konnte ich sie da beruhigen. Da war ich auch baff. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen vorher. Ich habe auch, als das Eva vorgeschlagen hat, nicht gecheckt, dass das im Kino läuft. Ich dachte, ihr wolltet den zu Hause gucken. Da muss ich, glaube ich, auch noch durch. Mhm. Naja, anderes Thema. Naja, aber um nochmal auf diese griechische Mythologie zurückzukommen, ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass die erste Idee, die der Schriftsteller, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen leider. C.S. Lewis. Genau, der, seine erste Idee zu diesem Buch war tatsächlich der Faun Mr. Tumnus und darum hat er dann wohl die Geschichte geschrieben. Ah, okay. Mhm. Ich habe gelesen, die haben viele Teile des Films in Neuseeland gedreht und einige auch in Tschechien, gerade am Anfang, wo der Schnee liegt. Haben die wo in unserem Nachbarland gedreht. Und was ich ganz lustig fand, weil du vorhin meintest, dass die Kinder sich am Anfang so anblaffen, anmaulen, hast du gemeint. Genau. Am Set wurde wohl scheinbar auch relativ oft geflucht. Und am schlimmsten von James McAvoy, habe ich gelesen. Okay. Und deswegen hat die kleine Lucy-Darstellerin dann irgendwie so einen Swear-Bucket eingeführt am Set. Süß. Fand ich ganz witzig. Ja. Ich fand es dann auch am Ende wegen den Kreaturen der Schlitten, ich weiß nicht, ob es ein Schlitten war, von der Hexe wurde ja von zwei Eisbären gezogen, die so gar nicht mehr in diese grüne Landschaft reingepasst haben. Ja. Aber das waren dann wahrscheinlich die Überbleibsel der Eiszeit. Stimmt, das sah sehr gut aus, kam natürlich auch dann durch dieses Deplatzierte sehr gut rüber, dass da schon ein bisschen vorweggenommen wird, dass ihre Herrschaft zu Ende ist quasi, ne? Ja. Sind da mit diesen deplatzierten Tieren auftaucht und die bewegen sich auch sehr schwerfällig da. Ja. Ganz im Gegenteil zu diesen Rentieren, die sie vorher hat. Was ich auch noch ganz witzig fand, das ist ja auch eine Szene in der Mitte des Films, als sie über diesen zugefrorenen See laufen, dann plötzlich dieser Schlitten hinter denen auftaucht mit den Rentieren und es stellt sich heraus, das ist irgendwie der Weihnachtsmann scheinbar. Ja. Und der Weihnachtsmann hat natürlich Geschenke dabei und das sind einfach Waffen, die sie da bekommen. Also ein Schwert, Pfeil und Bogen. Und die Kleine kriegt ja so ein Dolch oder Messer und noch so ein Trank, der irgendwie Wunden heilen kann. Ja. Fand ich ganz witzig. Ich habe es erst gar nicht begriffen. Okay, ist halt jetzt ein alter Mann. Der vermeinte Mann, guck mal, da ist Santa. Ja. Und das dann auch wieder als Bogen zum Anfang, weil ja Lucy auch mit dem Mr. Tomness über den Weihnachtsmann redet. Und ganz erstaunt ist, dass es seit 100 Jahren kein Weihnachten mehr gab und sie seit 100 Jahren keine Geschenke bekommen haben. Und dann kriegt sie doch ihr Geschenk. Ja, das stimmt. Da sieht er auch ein bisschen martialisch aus mit seiner Lederkluft, die er da teilweise anhat. Ja. Deswegen habe ich ihn auch gar nicht erst als Weihnachtsmann wahrgenommen, außer dass er halt einen weißen Rauschebart hat. Ja. Und mit einem Rentierschlitten, ja, okay. Ja. Oh, ganz witzig. Und er sagt ja auch, er muss sich jetzt beeilen, weil der Winter was fast vorbei ist. Ja. Weihnachtsmann hat einiges zu tun. Vor allem, weil er außer Übung ist. Das stimmt. Und aber 100 Jahre nichts ausgeliefert. Muss ja auch nicht an alle Wesen was ausliefern, weil die Hälfte ja auch versteinert im Schloss der Hexe liegt. Glück gehabt. Das stimmt. Ja. Das fand ich ja auch, ich fand es sehr, ich weiß, witzig, dass der Löwe ja einfach nur die versteinerten Leute anatmen musste und sie wieder zu Leben erweckt wurde. Klappt nicht bei allen, weil ein paar sind zerplatzt, gerade auf dem Schlachtfeld. Ja. Ich fand die Schlacht auch sehr gut dargestellt, muss ich sagen. Ja. Dafür, dass es ja ein Kinderfilm ist, haben die es, finde ich, geschafft, so die richtige Balance zwischen Action zu finden und das Ganze halt nicht zu brutal und blutig aussehen zu lassen, aber doch noch adäquat brutal. Ich glaube, man hat gar kein Blut gesehen, oder? Nee, also eben, kein Blut. Die Leute, die Hexe getötet hat, in Anführungszeichen, die wurden ja alle zu Stein verwandelt, aber auch alle anderen, die jetzt mit Schwertern gekämpft haben. Man hat zwar gesehen, wie die Leute erstochen wurden, aber das war es dann auch immer. Also da kam dann nicht noch viel Blut hinterher, sag ich mal. Aber ich fand das auch gut in Szene gesetzt. Gerade am Anfang der Schlacht, wo die aufeinander zurennen, so ein bisschen Zeitlupe mit drin gewesen und dann der Ton weg. Part, die Musik weg war und die laufen aufeinander zu, dann in voller Geschwindigkeit, dann krachen die halt so aufeinander. Ja. Und du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, wie man das vielleicht bei aus anderen Filmen kennen könnte, die jetzt nicht so gut darin sind, Action zu inszenieren. Du hast nie das Gefühl, dass du irgendwie nicht mehr weißt, was hier passiert. Ja. Also gerade das erste Aufeinandertreffen da ist sehr schlagartig geschnitten, sehr schnell. Und da ein bisschen durcheinander, aber sonst hat man immer einen Überblick, was los ist. Fand ich sehr gut gemacht. Ja. Natürlich noch andere Filme, Gladiator zum Beispiel, wo es natürlich noch ein bisschen brutaler auch ist. Gerade am Anfang, wo die gegen die Germanen kämpfen. Ja. Kurzer Einschub hier wieder. Wir zeigen Gladiator, Luise, im Oktober in der Cine Classic. Den habe ich erst gesehen. Aber gucke ich mir natürlich gerne nochmal an. Achso. Ja, ich bin schon richtig hyped, muss ich sagen. Schön Russell Crowe und Ralph Möller auf der großen Leinwand. Ja. Naja, und am Ende lassen sich ja auch die Tür offen für die weiteren Teile, die dann auch gekommen sind. Indem der Professor, bei dem die Geschwister ja untergebracht sind, dann zu Lucy sagt, okay, die Tür im Schrank ist jetzt vielleicht verschlossen, aber das ist nicht der einzige Weg, wie man nach Narnia kommt. So, und dann kann man sich ja durchaus denken, dass da noch mehr, dass sie doch nochmal ein zweites Mal Narnia besuchen. Ist auch ganz gut abgeschlossen so für sich, weil ich hätte mich gedacht, tatsächlich im Vorfeld jedenfalls, dass sie da ein bisschen mehr einen Cliffhanger machen und vielleicht schon so andeuten, dass da wieder eine Gefahr ist. Ich weiß, ich kenne den zweiten Teil jetzt nicht, aber da wird es ja wieder eine Gefahr geben für Narnia. Und dementsprechend, dass das schon so ein bisschen angeteasert wird. Ja. Aber war nicht der Fall. War also so ganz gut abgeschlossen. Wird es ja sicherlich auch nah in den Büchern dann sein. Ja. Ich bin nur, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr viel vom zweiten. Ich war nur, sie haben ja dann doch einen großen Zeitsprung, bevor sie wieder zurück in die echte Welt gehen. Sieht man ja die vier Geschwister noch kurz als Erwachsene. Aber im zweiten Teil sind sie ja doch wieder dann in dem Alter, in dem sie auch zurück in die echte Welt kommen, also wieder Kinder. Ja. Deswegen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das dann überhaupt weitergeht oder da anknüpft tatsächlich. Und da habe ich jetzt wieder eine Frage. Was ist eigentlich mit diesen Kindern los? Vermissen die ihre Mutter nicht? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Die sind jahrzehntelang in Narnia, reiten da fröhlich auf ihren Pferden rum. Die und keiner auch kommt mal auf die können. Idee, ja, die sprechen können. Das eine Pferd heißt Philipp. Und die reiten da schön freudig durch den Wald und keiner vermisst irgendwie die Familie oder denkt mal daran, nach Hause zu gehen, bis sie dann halt zufällig an dieser Laterne landen und die eine sagt, hey, das kenne ich doch, hier muss doch irgendwo was sein. Und dann fallen sie halt wieder aber aus dem Schrank heraus. Ich habe das Gefühl, dass die auch irgendwie das ein bisschen vergessen haben vielleicht, wo sie herkommen, weil es ja doch so, ja, okay, die Laterne habe ich schon mal gesehen, da war was, aber ich glaube, sie haben es jetzt nicht wirklich mit ihrer Heimat verbunden, so. Das heißt, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ja, die haben auch mindestens 20 Jahre vergangen. Ja, haben auch ein bisschen vergessen, wo sie eigentlich herkamen. Ja. Ja, denen geht's zu gut in Narnia, ich merke das schon. Naja, wer gibt denn auch denn gerne eine Königsherrschaft auf? Ich war noch nicht in der Situation. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich würde, falls du nichts mehr hast, abschließend sagen, dass es doch ein ziemlich guter Film ist. Ja. Also ich denke, für Kinder sehr geeignet, aber auch für Erwachsene fand ich den sehr unterhaltsam und gut gemacht. Tatsächlich, hat mir gefallen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, der war nämlich zu keinem Zeitpunkt bei mir auf meiner Watchlist, wie Katharina sagen würde. ich weiß auch nicht, ob ich mir die 2 und 3 noch angucke, aber vielleicht schon. Das ist schon mehr vielleicht, als das vor dem ersten Teil war. Das freut mich doch. ich glaube, ich habe auch viel jetzt über die Bücher gelesen, teilweise noch gestern, als ich dann nach dem Film noch ein bisschen recherchiert habe. Und irgendwie habe ich schon ein bisschen Lust, die auch mal zu lesen. Spätestens dann, bevor die neuen Filme rauskommen, glaube ich. Kannst du Eva mal fragen, die ja die im Bücherregal stehen. Ja, cool. Sprichst du am Samstag einfach mal drauf an. Mache ich. Ja, so ein Pappschuh war scheinbar, wo die alle drin sind. Okay. Hast du noch was? Nee, ich glaube, das war alles. Okay. Da wir jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte sind, wollte ich dich gerne noch fragen, was so deine meist erwarteten Kinofilme sind, die noch dieses Jahr starten, von denen wir wissen, dass sie noch starten. Oh, was noch nicht verschoben ist, sagst du. Würde mich mal interessieren. Ja, genau. Natürlich der Five Nights at Freddy's Film. Auf den bin ich sehr gespannt. Ja. Der jetzt auch anscheinend eine Laufzeit von 3 Stunden haben soll. Was? Ja. Bin ich gespannt. Krassomat. Dann der, wie heißt es? Auch Fantasy hier. Tribute von Panem. Das Prequel, da kommt ein was Prequel raus, genau. Bin ich auch gespannt drauf. Das sind die ersten, bei denen mir so einfallen. Hast du denn noch was, was du dich freust? Ich habe vorhin gesehen, da kam der neue Trailer von Ferrari, von Michael Mann raus, mit Adam Driver als Enzo Ferrari. Er hat wohl einen noch keinen deutschen Start. Der US-Start ist der 25. Dezember. Okay. Deswegen nenne ich den jetzt hier mal, weil es sein könnte, dass da bei uns auch Ende Dezember startet. Da freue ich mich, würde ich mich auf jeden Fall sehr drauf freuen. Ja. Dann hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass Napoleon von Ridley Scott Apple Plus ist. Ja, da habe ich der jetzt nur den ausgewählten Trailer Kinos gesehen gezeigt wird. Vor Oppenheimer. Bin ich auch gespannt drauf. Ja, also ich hoffe mal, dass wir den im Kino zeigen hier in Erfurt. Das wäre schön. Weil das wäre schon, ich glaube, solche Art Filme sind ja fürs Kino gemacht. Den kann man, selbst wenn der Film Fernseher groß genug ist, das ist halt ein ganz anderes Erlebnis. Ich habe heute gelesen gehabt, der hat wohl eine Schnittfassung von 2,5 Stunden, die jetzt veröffentlicht wird. Und Ridley Scott, wie er so ist, hätte gern, dass zusätzlich noch ein 4 Stunden Director's Cut rauskommt. Och ja. Aber das ist noch nicht sicher, dass das passiert. Ja, mal schauen. Ansonsten habe ich es, weiß ich jetzt gar nicht. Dann, ich weiß nicht, ob man, also ich weiß nicht, ich freue mich jetzt nicht drauf, aber ich würde mir auf jeden Fall angucken, der neue Poirot-Film. Der Krimi-Film. Haunting in Venice, genau. Ja. Na, da habe ich jetzt auch den Trailer schon so oft gesehen, so dann möchte ich mir auch angucken. Ich werd mir auch angucken, aber ich habe, ich sage jetzt mal, die geringsten Erwartungen, die ich haben kann, sage ich mal. Nachdem Tod auf dem Nil ein Film war, den ich am liebsten vergessen würde. Da stimme ich dir auch zu. Sonst fällt mir, glaube ich, aktuell nichts ein. Ich habe mir jetzt auch nichts aufgeschrieben und vorher recherchiert. Das war jetzt bloß eine spontane Eingabe, dich da mal heute, zu fragen. Kommt heute dieser Doggy-Film raus? Wie heißt denn der? Der Hunde-Film? Doggy-Style und Equalizer 3 startet heute. Beide möchte ich sehen. Ja. Also Equalizer habe ich die ersten Sonne nicht gesehen, aber... Achso. Ah, Doggy-Style wird, glaube ich, sehr witzig. Ja. Der Trailer lässt jedenfalls den Schluss zu. So, dann kommen wir zu unserer Schlusskategorie Nice oder Scheiß. Du kannst dich erinnern, die ersten 10 Filme schon mal waren zu James McAvoy. Ich habe mir diesmal, ich weiß gar nicht, ob in irgendeinem davon James McAvoy vorkommt, aber nicht nochmal daran orientiert jedenfalls. Okay. So, Der Zauberer von Oz. Oh, ich habe die DVD zu Hause, aber auch das letzte Mal als Kind gesehen. Könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen, wie ich den fand. Okay. Die Tribute von Panem. Die mag ich, die Reihe eigentlich. Habe ich letztens erst geguckt, als die alle mal auf Wow oder Netflix draußen waren. Das sind gute Filme. Findest du die alle gleichwertig gut, weil als ich die geschaut hatte, ich fand nur die ungeraden Zahlen, also 1 und 3 fand ich sehr gut und 2 und 4 fand ich deutlich schlechter irgendwie. Ja, ich muss sagen, ich habe die alle nacheinander geguckt. Das heißt, es ist für mich so ein Blob an Riesenfilmen. Ah, okay, und ich könnte jetzt nicht wirklich ausmachen, wie ich die ranken würde. So. Okay. Aber relativ gut an sich. Ja. Pan's Labyrinth. Kenne ich nicht. Mhm. Maze Runner. Auch schon ewig her, aber mochte ich auch. Ja, da weiß ich noch, dass ich zum dritten Teil am Kinostart, also die erste Vorstellung, die lief, da war ich auch drinne. Ah, da war ich sehr gespannt drauf damals. Ich war damals im Kino, als wir noch unter der Woche Spätrunden hatten. Ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war der letzte Film, der geendet hat. Da mussten die extra auf mich warten, bis der noch was war. Nachts im Museum. Oh, auch schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich glaube, die waren ganz lustig. Aber ich kann mich auch nicht mal an viel erinnern, tatsächlich. Achso. Jumanji und ich meine den Teil mit, also den Original, Robin Williams. Ja, den liebe ich, den Film, den kann ich mir mal wieder angucken. Ja, das ist auch so ein Kindheitsfilm von mir. Wir hatten den auf VHS aufgenommen. als wir klein waren, meine Schwester und ich, und haben den sehr oft geschaut. Er ist teilweise auch richtig gruselig, finde ich. Gerade als sie dann in dieser Villa da sind und diese fleischfressende Pflanze sich ausbreitet und irgendwelche Riesenmücken, Moskitos dann da loslegen, das fand ich schon erschreckend. Ja. Und ich kann mich immer noch. Charlie und die Schuck. Ja, sorry. Erzähl ruhig. Die Szene, ich fand immer die Szene lustig, wo, ich weiß gar nicht, ich glaube, die rennen vor irgendwas weg oder so. Und dann siehst du da diese Herde an Nashörnern vorbeirennen. Ja. Und dann ist eine kurze Pause und dann hinkt da so ein Nashorn nach und versucht da mitzukommen. Und das ist die Szene, die bei mir hängen geblieben ist. Ja, ich kann mich erinnern. Charlie und die Schokoladenfabrik. Hatte ich auch eine ungesunde Obsession mit an einem Punkt in meiner Kindheit. Sehr oft gesehen. Mag ich. Kann ich dazu mal sagen. ich weiß nicht, ob du den kennst. Die Insel der besonderen Kinder. Kennen ja, gesehen nein. Okay. Hook. Mit Dustin Hoffman und Robin Williams. Auch nicht gesehen. Okay. Ist aber in meiner Netflix-Liste drin. Aha. Ist da drin, ja. Ja. Aber da ist viel drin mittlerweile. Und der letzte Film ist ein Animationsfilm Monster House. Das war auch dieser komische Animation. Also nicht komischer Animationsstil, aber andere Animationsstil, oder? Also ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich habe auch wieder mal keine Erinnerungen dran. Okay, also ich fand ihn sehr witzig, tatsächlich. Ich habe den durch Zufall mal im Fernsehen gesehen. Also ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber gruselig auch. Keine Ahnung mehr, ist auch schon wieder ewig her. Okay. Tut mir leid. Alles gut, kein Problem. Dann, Luise, es hat mich gefreut, dass du wieder hier warst. Mich auch. War ein sehr schöner Film. Ich glaube, wir haben ganz gut gequatscht. Ja. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst, dass du Zeit gefunden hast. Ich bedanke mich für die Einladung. Ja, sehr gern. Gern auch mal wieder. So ist nicht. ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Eva für den Schnitt schon mal. Das muss nämlich alles heute noch passieren. bei Markus mit C für den Jingle. Und dann lasst uns gern positive und negative Kritik da auf Twitter, Instagram und per Mail auf unserer Webseite. Ich freue mich, wenn ihr den, das sage ich jetzt zum ersten Mal, wenn ihr den Podcast folgt auf Spotify und Prime und liked und die Glocke anstellt und 5 Sterne gibt. Was kann man noch so machen? Ich glaube, du hast alles. Ne? Okay. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Damit helft ihr dem Podcast sehr. Ja. Ich verabschiede mich von dir, von euch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. So, kannst stoppen.